saz yaramaz. Bunu ben değil şair demiş. Avrupa'yı olacağız, Avrupa'yı olacağız. Çalgıcı başı benim ricam, Beethoven'den bir makam. ATM merkezindeyiz şimdi, tüm temizlikçiler hemşeri. Oralara kadar girmişiz, we are jumping history. Kız, nazlı Avrupa, şarkılar yazdım sana. Hiç vermedin yüz, vermedin puan bana. Hayırsız Avrupa. Avrupa'yı, Avrupa'yı Eurovision ne zaman? Yani diyelim şuna Euro Turkey. Avrupa, ah Avrupa, bizim düğün ne zaman? Biz güzel Kiss Europa hieß das Eröffnungsstück der zweiten Soundcheck-Stunde, zu Deutsch Europäisches Mädchen. In dem Lied geht es um den Wunsch der Türken, EU-Mitglied zu werden. Der Text wurde von Nedim Hazar geschrieben, die Musik mit der genialen Anpassung der barocken Eurovisionsmelodie an einen türkischen 9/8-Takt wurde von Nedim Hazar zusammen mit dem Kölner Saxophonisten und Flötisten Geo Schaller ersonnen. Nedim Hazar wurde vor ungefähr 30 Jahren in Ankara geboren, lernte unter anderem Akkordeon spielen und wanderte nach Australien aus, bevor er 1980 in die BRD kam. Nedim Hazar ist heute als Musiker und Musikjournalist in Köln tätig. Aus seinem Duo mit Geo Schaller mit dem Namen Yarinistan, Morgenland, entwickelte sich zeitweise eine feste Gruppe, die in der BRD auch Platten veröffentlichte. Anfang der 90er Jahre erschien dann eine speziell für den türkischen Markt gedachte Kassette Yarinistans und von der stammte dieses Stück Kiss Avrupa. In der türkischen Volksmusik gibt es einen Liedtyp, der mit dem Begriff Uzun Hava bezeichnet wird, zu Deutsch lange Melodie. Hava heißt auch Luft, Atem. Wie der Name schon ahnen lässt, handelt es sich dabei um Lieder mit rhythmisch freien, weit ausgreifenden Melodiebögen, die zudem noch reich verziert sind. Kurt Reinhardt, ein großer Kenner der türkischen Musik, hat in diesen Uzun-Hava Spuren zentralasiatischer Hirtenlieder erkannt, die sich dann im vorderen Orient mit den weit geschwungenen Melodien vermischten, die fünfmal täglich von den Muezzin als Gebetsruf zu hören waren und sind. Die folgende, sehr alte Uzun-Hava heißt Kara Yılan, die schwarze Schlange. Es ist ein Lied gegen den Krieg und enthält die Zeilen: Eines Tages setzte sich eine schwarze Schlange neben mich auf einen Stein und versuchte mich auf die Schlachtfelder zu verführen. Erst vor wenigen Tagen konnte man dann hingegen in der Taz einen Artikel finden, der von den Schikanen und der Verfolgung berichtet, die Kriegsdienstverweigerer heute in der Türkei erleben. Kara Yılan steht am Anfang einer längeren Reise in traditionelle Musikwelten, auch wenn bei diesem Stück neben Fingerzimbeln aus der Türkei auch Gebetsschalen aus Nepal, ein kleiner Gong und Keyboards dabei sind. Sürerim gitmez barana, sürerim sürerim gitmez barana, Fransız kurşunu da geçmez adama, Getmes Adamai. Varin Seile Yine Garipanama. Analarda böyle git durur. Garin söyleyinde garip anama. Analarda böyle Teramusun tu. emaneti sana da bozattık. Seni bekçiler derceller eller emaneti sana bozattı kızır. Efendim ah nice günler gördüm ağzı karalı, nice günler gördüm dert dışarı. Bir yavru yolladım yürek yaralı, yürek yaralı, yaralı. Emaneti sana bozattı kızım. Efendim Halktan bize, bizden halka zulüm yok. İmanım var, var dersin de ölüm yok, ölüm yok. Senden başka da kanadım yok, kolum yok, kolum yok. Emaneti sana bozattı Hızır. Efendim ah bir sultan abdalım böyle mi olacak, beklerim yolların yavrum gele. Analı babalı da murad alacak, murad alacak, alacak. Emaneti sana bozattı kızır. Efendim vier Titel waren während dieses längeren Ausflugs in türkische Klangwelten zu hören. Karajelan, das erste Stück mit Glocken, wurde von den Style Bandits gespielt und gesungen. Es handelt sich dabei allerdings nicht um türkische Musiker. Der Sänger dieser Nummer, der Multiinstrumentalist Roland T. Pracken, ist die treibende Kraft der Style Bandits. Er hat einen niederländischen Pass und lebt in Hamburg. Im Programm der Style Bandits tauchen neben angloamerikanischer Folklore immer wieder auch türkische und kurdische Lieder auf. Auf Tonträgern ist die Musik der Band bisher leider nicht erschienen. Ich erfuhr von ihr erst durch den persönlichen Kontakt mit Roland Pracken, der aufgrund einer früheren Soundcheck-Ausgabe über türkische Musik entstanden war. Der unbegleitete Frauengesang stammte von einer Kassette mit der Musik zum kurdischen Film Mem Usin. Allerdings sang die unbekannte Sängerin das Lied mit deutlich hörbarem türkischen Akzent, wie man mir versicherte. Erst seit ein paar Jahren ist es überhaupt in der Türkei erlaubt, Texte oder Musik in kurdischer Sprache zu veröffentlichen. Trotz dieser leichten Lockerung müssen alle in der Türkei erscheinenden Musikkassetten erst einmal dem Kultusministerium vorgelegt werden. Und auch wenn das Ministerium seinen Absolutionsstempel auf das Formular gedrückt hat, bedeutet das nicht, dass andere staatliche Stellen wegen etwaiger missliebiger Inhalte nicht aktiv werden. Auch ein Elfenbeinturm aus schöner Musik erlaubt es also nicht, all die aktuellen Berichte und Artikel zu übersehen, die immer wieder über Menschenrechtsverletzungen auf türkischem Boden berichten. Opfer eines Überfalls religiöser Fanatiker auf ein Hotel in Sivas wurde Anfang Juli vergangenen Jahres unter anderem der Volksbade Mulis Akarsu. Insgesamt 36 Menschen, darunter ein weiterer populärer Sänger, Schriftsteller und junge Mädchen aus einer Folkloregruppe, starben. 60 Menschen erlitten bei dem Brandanschlag zum Teil schwere Verletzungen. Von Mulis Akarsu wurde das zuletzt gehörte Stück komponiert. Ob er es auch gesungen hat oder sein Kollege Yavuz Top, ist der Kassettenhülle leider nicht zu entnehmen. Die Spieltechnik auf der Langhalslaute Saz ist bei diesem Stück und bei der kurzen Nummer auf einer kleinen Saz davor charakteristisch für die alevitische Musiktradition. Sie hat einen durchaus eigenen Klang. Vielen Dank an dieser Stelle an den in Köln lebenden Musiker und Musikproduzenten Orhan Temur, der mich auf diese Feinheiten hinwies. Etwa 10-20% der Türken, schätzt die Frankfurter Rundschau, gehören der alevitischen Glaubensrichtung an, rund 80% der sunnitischen. Auch dies ein Hintergrund des Massakers in Sivas. Kommen wir zu Erfreulichem. Turkish Delight nennt sich die Band oder das Projekt, für das hauptsächlich Orhan Seyfi Çelik verantwortlich ist. Erschienen ist die Single Saburi bei einem kleinen deutschen Label. Vermutlich lebt Orhan Seyfi Çelik auch in der BRD. Turkish Delight also und Saburi. Sevmez zenginin kızını, alması çok güç olur. el verdiği yuvandırırsın. Başık parası olmasa fakir dünyaya bulursun. Rezil dünyaya bulursun. Alam dirsin, paşam dirsin. El verdiği yuvandırırsın. Başık parası olmasa fakir dünyaya bulursun. Fakir dünyaya bulursun. Amici hieß der Sänger von diesem Stück. Das erste Mal fiel mir seine Stimme auf einer Sammelkassette aus dem Jahr 88 auf, bei einer elektrifizierten Fusion von Bauchtanzrhythmen und einer Gesangsimprovisation Micis. Mit viel Glück fand ich am Vorabend meiner Abreise aus Istanbul noch eine Kassette, die ganz Kartal Amici gehört. Sie enthält vor allem traditionelle Gazelles, also Gesangsimprovisationen. Und ein solches Stück mit einem überraschenden Tonart und Taktwechsel war eben zu hören. Trotz der archaischen Tonqualität wurde diese Kassette 1987 veröffentlicht. Möglicherweise handelt es sich dabei aber auch um eine Wiederveröffentlichung alter Aufnahmen. Mit Sicherheit älteren Datums dürfte die folgende Aufnahme der klassischen Sängerin Safiye Ayla sein. Chile, Bülbülim, Chile heißt ihr Lied. Nur Sorgen, meine Nachtigall, lauter Sorgen. Çile bülbülüm. çile, bülbülüm çile. Nach der Sängerin Safiye Ayla nun zu Gitarrenmusik aus der Türkei. 1991 erschien die vermutlich erste Kassette der Band Kesmeşika um Cenk Taner. Thank you. Cass Mescheker mit dem Titelstück ihrer 91er Kassette Dibden Vederiden. Nach Deutschland ist diese Kassette sicher nicht exportiert worden, was auch für fast alle anderen Kassetten mit harter Gitarrenmusik made in Turkey gilt. Viele dieser Kassetten wurden auch von Firmen abseits des traditionellen Musikzentrums Unkapanne veröffentlicht. In der Türkei berichten große Musikmagazine wie Blue Jean über ein recht breites Spektrum angesagter Bands in fünfstelliger Auflagenhöhe. Studio Image ist schon spezialisierter. Die September-Ausgabe 93 bietet Berichte zu Bruce Springsteen, B.B. King oder Therapy und wendet sich auch an Leser, die schon einmal ein Rockinstrument in die Hand nehmen. Geschätzte Auflage 6000 Stück. Nur über den Bereich Hardrock und Heavy Metal berichtet Lanet mit einer Auflage von etwa 2.000 bis 3.000 Exemplaren pro Nummern. In einer Ausgabe vom vorletzten Jahr posiert Ian Gillan mit einem Lanet-Exemplar und auf dem Titelbild sieht man die türkische Frauen-Hardrock-Band Volvox. Inzwischen eine eigene Produktionsfirma gegründet hat die Istanbuler Band Pentagram. Nach ernüchternden Erfahrungen bei der ersten Firma veröffentlichte man Kassette Nummer 2 und 3 in Eigenregie. Nicht umsonst gehört Pentagram zu den bekanntesten türkischen Heavy-Metal-Bands. Von der dritten und bislang letzten Pentagram-Kassette der Titel Living on Lies. Yeah. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava. Dere tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava. Dere tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Kelle fiyatına hürriyet, rezillik bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava. Dere tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava. Dere tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Kelle fiyatına hürriyet, rezillik bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava. Dere tepe bedava. Yağmur çamur bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Absolut fantastischer Bar-Jazz vom Istanbuler Gitarristen, Komponisten und Sänger Özdemir Erdoğan. Obendrein noch mit feinen, ungewohnten Gesangsharmonien. 1987 erschien dieses Stück auf einer der Kassetten, die Erdoğan seit den 80er Jahren durch seine eigene Kassetten- und CD-Firma auf den Markt bringt. Normalerweise verdient er sein Geld aber nicht mit seiner Lieblingsmusik, sondern mit ziemlich süßlichen Schlagern. Trotzdem gibt es von ihm eine ganze Reihe von sehr interessanten Fusionen aus Jazz und türkischer Musik, etwa seine Version von Take Five. Und noch einmal Musik von türkischen Gitarristen. Zunächst eine schöne, aber viel zu kurze Gitarrenorgie von der letztjährigen Kassette der Band Kesmeşeka. Leider versandet das Stück auf der Kassette dann ziemlich und deshalb unterschlage ich es auch hier einfach. Thank you. Der elektrischen Introduktion ein kurzes Solo von Özdemir Erdoğan auf der akustischen Gitarre und zuletzt dann Musik von Erkan Uğur's erster eigener CD, die Anfang diesen Jahres von einer kleinen, aber rührigen deutschen Firma veröffentlicht wurde. Erkan Uğur präsentiert auf seiner ersten CD mit dem Titel Fretless eine kammermusikalische Verbindung von Jazz-Elementen und traditioneller türkischer Musik. Erkan Uğur erspielt sich zwar seit ca. 10 Jahren seinen Lebensunterhalt als Begleitmusiker bei Hitproduktionen türkischer Popmusikstars. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, wird dieser Ausnahmemusiker in Zukunft aber auch zunehmend in eigener Sache von sich reden machen. Auch in dem letzten Lied in der heutigen Soundcheck-Ausgabe ist Erkan Uğur's buntlose Gitarre zu hören, bei der wunderschönen Ballade Ben Gidersem, gesungen von Sibel Sezal. Und damit gute Nacht. Sen ruhum sen kal dünyada, sırlarımı sakın aşikar etme. Zar olsan da kaybolsan bir sevdada, istemem benim gibi acı çekme. Benim gibi acı çekme. Her derdime ortak bir tek sen oldun. Benim gibi sen de sararıp soldun. Yıllar boyu kalbime sırdaş sen oldun. İstemem benim gibi acı çekme. Çekme. Drei Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Angesichts der zugespitzten Lage in der ostbosnischen Moslem-Enklave Gorazde haben sich die Vereinigten Staaten in der Nacht offenbar auf diplomatischem Weg um Entspannung bemüht. Ein hochrangiger Regierungsvertreter erklärte in Washington, der US-Sondergesandte Redman stehe in ständigem Kontakt mit seinem russischen Kollegen Chokin und UNO-Vermittler Akashi, die sich beide in Sarajevo aufhalten. Über die Situation in Gorazde liegen widersprüchliche Informationen vor. Die muslimische Führung in Sarajevo forderte eine Sondersitzung des Weltsicherheitsrates, falls die UNO bis zum Mittag keine Maßnahmen ergreifen sollte, um die serbische Offensive zu stoppen. Gorazde steht kurz vor dem Fall. Die Lage habe sich rapide verschlechtert. Demgegenüber berichtete ein UNO-Sprecher in Sarajevo, die Situation in der ostbosnischen Stadt habe sich in den letzten Stunden etwas entspannt.